Erster Jesus begann, in Gleichnissen zu ihnen zu sprechen. Ein Mann pflanzte einen Weinberg, baute einen Zaun darum, grub eine Kelter und errichtete einen Turm. Danach verpachtete er ihn an Weingärtner und reiste in ein anderes Land. Zweiter, als die Erntezeit kam, schickte er einen Diener zu den Weingärtnern, damit dieser seinen Anteil am Ertrag des Weinbergs abholte. Dritter, aber die Weingärtner nahmen den Diener, schlugen ihn und schickten ihn ohne etwas zurück. Vierter, dann schickte der Besitzer einen anderen Diener zu ihnen, doch diesen schlugen sie auf den Kopf und beleidigten ihn. Fünfter, er schickte noch einen weiteren Diener, den sie töteten. Auch viele andere Diener wurden geschickt, einige schlugen sie, andere töteten sie. Sechster, schließlich hatte er nur noch seinen geliebten Sohn. Diesen schickte er als letzten zu ihnen, weil er dachte, vor meinem Sohn werden sie Respekt haben. Sieben. Aber die Weingärtner sagten zueinander, das ist der Erbe. Kommt, lasst uns ihn töten, damit das Erbe uns gehört. Acht. Also nahmen sie ihn, töteten ihn und warfen seinen Körper aus dem Weinberg hinaus. Neunter, was wird der Besitzer des Weinbergs tun? Er wird kommen, die Weingärtner töten und den Weinberg anderen geben. Zehnter, habt ihr nicht die Schrift gelesen, wo steht, der Stein, den die Bauleute abgelehnt haben, ist zum wichtigsten Eckstein geworden? Elfter, das ist vom Herrn geschehen, und es ist wunderbar in unseren Augen. Zwölf. Sie wollten Jesus festnehmen, aber sie fürchteten die Menschenmenge, denn sie hatten verstanden, dass er das Gleichnis auf sie bezogen hatte. Deshalb ließen sie ihn in Ruhe und gingen weg. 13. Danach schickten sie einige Pharisäer und Herodianer zu Jesus, um ihn mit einer Frage in eine Falle zu locken. 14. Sie kamen und sagten zu ihm, Meister, wir wissen, dass du ehrlich bist und dich nicht darum kümmerst, was andere denken, denn du beurteilst niemanden nach seinem Aussehen. Du lehrst den Weg Gottes wahrheitsgemäß. Ist es erlaubt, dem Kaiser Steuern zu zahlen oder nicht? Sollen wir sie zahlen oder nicht? 15. Weil Jesus ihre Heuchelei erkannte, sagte er zu ihnen, warum versucht ihr mich? Gebt mir einen Denar, damit ich ihn ansehen kann. 16. Sie gaben ihm einen Denar. Dann fragte er sie, wessen Bild und Aufschrift ist das? Sie antworteten ihm, des Kaisers. 17. Jesus sagte zu ihnen, gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört, und Gott, was Gott gehört. Sie waren sehr erstaunt über seine Antwort. 18. Danach kamen Sadduzäer zu ihm, die behaupten, es gäbe keine Auferstehung, und fragten ihn. 19. Meister, Moses hat uns vorgeschrieben, wenn der Bruder eines Mannes stirbt und eine Frau hinterlässt, aber keine Kinder hat, dann soll der Bruder die Frau heiraten, um seinem Bruder Nachkommen zu verschaffen. 20. Es gab einmal sieben Brüder. Der erste heiratete eine Frau, aber er starb, ohne Kinder zu hinterlassen. 21. Der zweite Bruder heiratete sie auch und starb ohne Kinder. Und der dritte Bruder tat dasselbe. 22. Keiner der sieben Brüder hinterließ Kinder. Zuletzt starb auch die Frau. 23. In der Auferstehung, wenn die Toten auferstehen, wem von diesen Männern wird die Frau dann gehören? Denn alle sieben hatten sie zur Frau. 24. Jesus sagte zu ihnen, liegt ihr nicht im Irrtum, weil ihr weder die Schriften noch die Macht Gottes versteht. 25. Denn wenn die Menschen von den Toten auferstehen, werden sie weder heiraten noch verheiratet werden, sondern sie werden wie Engel im Himmel sein. 26. Was die Auferstehung der Toten betrifft, habt ihr nicht im Buch Moses bei der Geschichte vom Dornbusch gelesen, wie Gott zu ihm sagte, ich bin der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs? 27. Gott ist nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebenden. Ihr irrt euch sehr. 28. Einer der Schriftgelehrten, der ihrem Gespräch zugehört hatte und wusste, dass Jesus gut geantwortet hatte, kam näher und fragte ihn, welches Gebot ist das wichtigste von allen? 29. Jesus antwortete, das wichtigste Gebot ist, höre, Israel, der Herr, unser Gott, ist der einzige Herr. 30. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Verstand und mit deiner ganzen Kraft. 31. Das zweite ist, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Es gibt kein anderes Gebot, das wichtiger ist als diese beiden. 32. Der Schriftgelehrte sagte zu ihm, Meister, du hast die Wahrheit richtig gesagt, dass es nur einen Gott gibt und keinen anderen außer ihm, 33. ihn mit ganzem Herzen, ganzem Verstand und ganzer Kraft zu lieben und den Nächsten wie sich selbst zu lieben, ist viel wichtiger als alle Brandopfer und anderen Opfergaben, 34. Als Jesus sah, dass der Schriftgelehrte klug geantwortet hatte, sagte er zu ihm, du bist nicht weit vom Reich Gottes entfernt, danach wagte niemand mehr, ihm weitere Fragen zu stellen. 35. Während Jesus im Tempel lehrte, fragte er, wie können die Schriftgelehrten sagen, dass der Christus der Sohn Davids ist, 36. David selbst hat doch, vom Heiligen Geist geleitet, gesagt, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde unter deine Füße lege, 37. David selbst nennt ihn Herr. Wie kann er dann sein Sohn sein? Die große Menschenmenge hörte ihm gerne zu. 38. In seiner Lehre sagte er auch, hütet euch vor den Schriftgelehrten, die gerne in langen Gewändern herumlaufen und sich auf öffentlichen Plätzen grüßen lassen, 39. Sie wollen die Ehrenplätze in den Synagogen und die besten Plätze bei Festessen haben, 40. Sie beuten die Häuser der Witwen aus und sprechen zum Schein lange Gebete. Diese Menschen werden eine umso härtere Strafe erhalten, 41. Jesus setzte sich gegenüber dem Opferkasten und beobachtete, wie die Leute Geld hineinwarfen. Viele reiche Menschen warfen viel Geld ein. 42. Dann kam eine arme Witwe und warf zwei kleine Kupfermünzen hinein, die zusammen nur einen Quadranten wert waren. 43. Jesus rief seine Jünger zu sich und sagte zu ihnen, ich versichere euch, diese arme Witwe hat mehr gegeben als alle anderen, die Geld in den Opferkasten geworfen haben, 44. Denn alle anderen haben von ihrem Überfluss gegeben. Aber sie hat aus ihrer Armut alles gegeben, was sie besaß, ihr ganzes Vermögen.